Die Teilnehmer des 15. Internationalen Filmfestivals Pyongyang richteten am 23. September einen Brief an den verehrten Genossen Kim Jong-un. Darin unterstrichen sie, das 15. Internationale Filmfestival Pyongyang habe einen großen Beitrag zur weiteren Festigung des freundschaftlichen Bündnisses der Filmschaffenden vieler Länder, die sich eine neue, gerechte und friedliche Welt wünschen, geleistet und einen bedeutenden Anlass dazu gegeben, viele Länder zur Entwicklung des nationalen Films stark zu stimulieren. Obwohl sich die Teilnehmer des Festivals kurze Zeit in Pyongyang aufgehalten haben, haben sie direkt die bewundernswerte Realität Koreas erlebt, das unter der Führung der Partei der Arbeit Koreas mit großem Aufschwung die Welt in Erstaunen setze. Dabei haben sie aus tiefster Seele empfunden, dass das koreanische Volk im festen Zusammenschluss um den verehrten Marschall Kim Jong-un die unerschöpfliche Kraft habe. Sie seien fest davon überzeugt, dass das koreanische Volk dank der Führung des Marschalls Kim Jong-un sicher den Sieg im heroischen Kampf für den Aufbau eines mächtigen sozialistischen Staates, in dem der Traum des Volkes und sein Ideal in Erfüllung gehen, erringen werde. Im Brief wünschten die Teilnehmer des Festivals dem verehrten Marschall Kim Jong-un von ganzem Herzen gute Gesundheit und Glück.